Der amerikanische Präsident Bush hat heute in Washington vorgeschlagen, für Ende Juni oder Anfang Juli ein Gipfeltreffen der NATO einzuberufen. Das westliche Bündnis müsse im Lichte des politischen Wandels in Osteuropa seinen künftigen Kurs überlegen und eine Strategie für die 90er Jahre beraten. Auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus sagte Bush, die Vereinigten Staaten wollten auf die Modernisierung ihrer in Europa stationierten Kurzstreckenraketen vom Typ Lance und auch der atomaren Artillerie verzichten. Damit würden die Pläne zur Stationierung eines weitreichenden Nachfolgesystems für die Lance-Waffen aufgegeben. Der Präsident erklärte, für atomare Kurzstreckenwaffen bestehe in Anbetracht der revolutionären Veränderungen in Osteuropa weniger Bedarf. Zwei Tage vor dem 2+4-Treffen der Außenminister beider deutscher Staaten und der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs hat die Sowjetunion erneut eindringlich vor der alleinigen Mitgliedschaft eines geeinten Deutschlands in der NATO gewarnt. In einem Kommentar der Moskauer Parteizeitung Pravda hieß es heute, die NATO-Mitgliedschaft eines vereinten Deutschlands wäre der gravierendste Rückschlag in der gesamten Nachkriegsgeschichte. Der Pravda-Kommentator sprach sich demgegenüber für eine Doppelmitgliedschaft in der NATO und im Warschauer Pakt aus. Echten Verbesserungen denken wir, dass die Menschen mit ausgesprochen niedrigem Einkommen bisher nicht die soziale Absicherung erhalten haben, die unverzichtbar ist. Insbesondere die SPD hat sich von Anfang an dafür eingesetzt, dass für die sozial Schwachen, zum Beispiel Rentner, Arbeiter, Angestellte und Familien mit geringem Einkommen, ein Teuerungsausgleich für die sicher eintretenden Preissteigerungen gewährt wird. Walter Romberg stellt sich das so vor, dass eine Grenze gezogen wird, ähnlich wie die Grenze hier in der Bundesrepublik für die Sozialhilfe, für den Regelsatz der Sozialhilfe, und dass dann alle, die darunter liegen, mit ihren Einkommen einen solchen Teuerungszuschlag erhalten sollten. Aber Bundesfinanzminister Theo Weigel ging darauf nicht ein. Romberg hatte die Kosten auf 5 Milliarden Mark im Jahr beziffert. Das war dem Bonner Finanzminister dann doch entschieden zu viel. In den Vertragsgesprächen ist es in dem Punkt so beraten worden, dass natürlich darüber nachgedacht werden kann, ob ein ähnliches System wie Sozialhilfe oder gezielte Hilfen für diesen Fall unter Beachtung der Haushaltssituation der DDR hier in Frage kommen kann. Es kann aber kein breiter Einkommensausgleich für das stattfinden, was nun durch Subventionsabbau stattfindet, sonst hätte der Subventionsabbau ja gar keinen Sinn. In anderen Punkten waren die Minister sich weitgehend einig, so darin, dass die Mehrwertsteuer am 1. Juli eingeführt wird, dass weitere Verbrauchsteuern am 1. Juli in der DDR eingeführt werden und dass am 1. Januar nächsten Jahres die Lohn- und Einkommensteuer, wie wir sie in der Bundesrepublik kennen, in der DDR eingeführt wird. Aber der DDR-Finanzminister war wohl von der Abfuhr, die er in seinem zentralen Anliegen so erhalten hat, so frustriert, dass er zu der abschließenden Pressekonferenz mit Bundesfinanzminister Weigel gar nicht mehr erschien, sondern dem Bundesfinanzminister die Berichterstattung überließ. Der machte dann noch einmal seine Position deutlich in der Eigentumsfrage, nämlich Eigentum an Grund und Boden, auch zum Beispiel hier für westliche Investoren, die in der DDR Unternehmen gründen wollen, sei eine Grundvoraussetzung für ein Engagement der privaten Wirtschaft. In dieser Frage aber kam es auch nicht zur Übereinstimmung mit Walter Romberg, dem DDR-Finanzminister. So viel aus Bonn und zurück nach Köln. Vielen Dank, Karl Sawatzki. In Ostberlin war heute der Tag Nummer 1 nach der Festlegung von Grundzügen einer gesamtdeutschen Währungsunion. Gleichzeitig lagen heute Morgen auch schon die Nachbesserungsvorschläge des DDR-Finanzministers Romberg, wie wir sie gerade gehört haben, auf dem Tisch. Über die heutige Arbeit der Ostberliner Expertenrunde zum gesamtdeutschen Staatsvertrag informiert sie nun Harald Kleinschmidt. Die PDS-nahe Berliner Zeitung veröffentlicht heute einen Entwurf des künftigen Staatsvertrags, der aber von Verhandlungsteilnehmern heute Mittag als schon veraltet bezeichnet wurde. Während die Presse aus dem Saal im Ostberliner Ministerratsgebäude hinaus komplimentiert wurde, verteilten Mitglieder der DDR-Delegation einen mehrseitigen neuen Entwurf mit der Aufschrift »Vertraulich« an ihre westdeutschen Gesprächspartner. Zuvor hatte Bundesbanks Vizedirektor Hans Tietmeyer die weiteren Verhandlungsziele nach der gestrigen Bekanntgabe von Einzelheiten der Währungsunion beschrieben. Also neu aufgeschlagen wird nichts, weil wir alles schon besprochen haben, aber wir werden weiter behandeln, insbesondere, ich sagte schon, die Themen der Wirtschaftsunion. Das heißt insbesondere, was sind die Grundlagen der Wirtschaftspolitik, der gemeinsamen Wirtschaftspolitik, wie wollen wir sie koordinieren, wie wollen wir kooperieren, wie wollen wir die Grundlinien dafür legen und das bedeutet, wie die Umstrukturierung stattfinden soll, wie die agrarischen Themen behandelt werden und im Bereich der Sozialunion geht es insbesondere, wie die sozialen Sicherungssysteme jetzt aufgebaut werden, das heißt also wie konkret, nachdem die Grundentscheidung getroffen ist, dass das Rentenversicherungssystem entsprechend dem der Bundesrepublik aufgebaut wird. Wie soll das konkret geschehen? Wie soll das konkret geschehen bei der Arbeitslosensicherung? Wie soll das konkret geschehen bei der Frage der Krankenversicherung? Das werden wir jetzt alles besprechen. Bis der Vertrag steht, so die übereinstimmende Meinung, werde man wohl noch etwas Zeit benötigen. Ein schwieriges Thema, die Frage der Eigentumsrechte. Ob und in welchem Umfang diese Thematik in dem Vertrag festgeschrieben wird, sei noch nicht festgelegt worden, meinte der DDR-Verhandlungsführer Staatssekretär Günter Krause. Er ließ sich im Übrigen Einzelheiten zur Sozialunion nicht entlocken, sondern wiederholte sein verhandlungspolitisches Credo. Uns geht es ja darum, das wichtigste Guthaben bei der Umstellung einer Wirtschaft, nämlich die Stabilität einer Währung, zu erhalten. Und in diesem Zusammenhang muss auch die Umstrukturierung der Wirtschaft bedacht werden. Beispiele, wie man ein Wirtschaftssystem von sozialistischer Planwirtschaft zur Marktwirtschaft umstellt und dabei eine Inflation erzeugt, gibt es in Europa bereits genug. Wir haben eben das genau nicht vor. Unser Land ist so runtergewirtschaftet, dass die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion deshalb so wichtig ist, um gerade den Regelfall an sozialen Härten zu vermeiden. Was sind denn bei der Sozialunion die Knackpunkte? Die Frage lässt sich nicht so undifferenziert, wie sie gestellt worden ist, lässt sie sich nicht beantworten. Differenzierter kann ich sie nicht beantworten, weil wir erst den Vertrag aushandeln. Wenn der Vertragsentwurf vorliegt, können wir uns dann über die einzelnen Knackpunkte unterhalten, ob wir sie gut oder schlecht gelöst haben. Wie steht es um die Arbeitsplätze? Nach unserem Wirtschaftsminister gut. Heute stand in Bonn noch eine ganz andere Union zur Beratung an. In der Bundeshauptstadt traf sich Bundesverkehrsminister Friedrich Zimmermann mit seinem DDR-Kollegen Horst Gibtner, um Einzelheiten einer gesamtdeutschen Verkehrsunion festzuschreiben. Ob es in diesem deutsch-deutschen Ministergespräch Unstimmigkeiten oder Harmonie gab, das berichtet Alfred Schröder. Die beiden Minister waren sich darüber einig, dass zu einer Verkehrsunion, über die sie 4 Stunden lang verhandelten, ein einheitlicher rechtlicher Rahmen für die wirtschaftliche Tätigkeit der Verkehrsunternehmen gehört. Dabei war es der Wille sowohl von Minister Zimmermann als auch der seines Kollegen Gibtner, den mittelständischen Unternehmen optimale Voraussetzungen für ihre Startchance zu schaffen. Für die vielen Einzelregelungen zur Schaffung einer Rechtseinheit im Verkehrswesen werden Expertengespräche möglichst zügig fortgesetzt, berichtete Zimmermann. Dies sei im Hinblick auf das Zusammenwachsen Deutschlands besonders notwendig. Durch den Austausch eines Briefwechsels über einzelne Projekte und deren Finanzierung wurde ein förmliches Einvernehmen hergestellt und Zimmermann nannte die Vervollständigung der Autobahn A4 im Bereich des Thüringer Zipfels, den Ausbau der Autobahn Hof-Plauen und auch verschiedene Schienenverbindungen als Beispiele aus der Maßnahmenliste. Der Bonner Verkehrsminister dazu: Das wichtigste Infrastrukturprojekt ist für uns beide die Schnellbahn Hannover-Berlin. Wir wollen noch in diesem Monat die Verhandlungen abschließen und wollen Mitte Juni bereits zu einer Grundsatzvereinbarung über den Bau dieser Strecke kommen, deren Kosten wir auf rund 4 Milliarden D-Mark schätzen. Einigkeit bestand auch darüber, dass die beiden deutschen Bahnen zu einem wettbewerbsfähigen Verkehrsunternehmen vereint werden sollen. Gleiches gelte auch für die zukünftige Zusammenarbeit von Lufthansa und Interflug. Beide hätten übrigens dazu beigetragen, sagte Zimmermann vor der Bonner Presse, dass auch über den Luftweg die Menschen aus beiden Teilen Deutschlands die neu gewonnene Reisefreiheit genießen könnten. Er habe seinem Kollegen weitgehende fachliche und personelle Unterstützung bei der weiteren Zusammenarbeit zugesagt und zusammenfassend sagte der Bonner Verkehrsminister: Wir fühlen uns einer gemeinsamen Aufgabe verpflichtet, auch auf dem Gebiet der DDR ein leistungsstarkes und modernes Verkehrssystem aufzubauen. Minister Gibtner lobte die freundschaftlichen Gespräche, die zu einer eindrucksvollen Liste von Projekten geführt habe. Entscheidend sei der Wille beider Seiten gewesen, konkrete Ergebnisse zu erzielen. Dies sei erreicht worden, so der Minister, denn der Nachholbedarf der DDR auf DDR-Gebiet bei der Erhaltung der und beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ist gewaltig. Die Fachleute sind immer noch beim Rechnen. Es handelt sich um mindestens 200 Milliarden Mark der DDR, die benötigt würden. Das ist natürlich ein gewaltiges Programm, was viele Jahre in Anspruch nehmen wird und was wir bis zur Vereinigung nicht geschafft haben. Wir wollen also auf keinen Fall mit dem Zusammenwachsen unserer beiden deutschen Staaten zum einheitlichen Deutschland so lange warten, bis die Verkehrsinfrastruktur der DDR auf dem Niveau ist, was sich die Menschen bei uns wünschen und was in der Bundesrepublik üblich ist. Bundespräsident Richard von Weizsäcker besucht bis zum Wochenende die Republik Polen. Heute, am zweiten Tag seiner Staatsvisite, stellte sich der Bundespräsident den dunklen Abschnitten in der Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen. Am Besuch am Denkmal des Warschauer Ghettos und im Vernichtungslager Treblinka waren tagsüber die wichtigsten Programmpunkte. Aus Warschau meldet sich Günter Müchler. Das Besuchsprogramm des Bundespräsidenten heute, am zweiten Tag seiner viertägigen Staatsvisite in Polen, machte deutlich, dass der Wunsch, ein neues Kapitel aufzuschlagen im deutsch-polnischen Verhältnis, nur dann gelingen kann, wenn frühere Abschnitte verarbeitet werden. So war es für Richard von Weizsäcker mehr als bloße Protokollpflicht, dass er am Morgen im Anschluss an Gespräche mit Außenminister Skubiszewski und dem Fraktionsführer der Solidarität Geremek das Warschauer Ghetto-Denkmal aufsuchte. Dort, wo sich Willy Brandt vor 20 Jahren zu einer Geste verstand, die bis heute unvergessen ist, legte Weizsäcker einen Kranz nieder. Symbolhaft war auch der sich anschließende Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers Treblinka, 90 Kilometer von Warschau entfernt. Die Fahrt dorthin führte durch ärmlich wirkende Dorfschaften, die dem Gast aus der Bundesrepublik die prekäre wirtschaftliche Lage Polens vor Augen führten. Die Grautöne wurden immerhin aufgelockert durch weiß-rote Fähnchen, die allerdings nicht des deutschen Bundespräsidenten wegen wehten. In Polen ist heute arbeitsfrei. Erstmals wird der 3. Mai und mit ihm das Gedenken an die Verfassung von 1791 als Staatsfeiertag begangen. In Treblinka wurden in den Jahren 1942 und 1943 800.000 Juden hingemordet. Der Name des Ortes gilt weltweit als Chiffre für die Nazi-Gewaltherrschaft und die Fähigkeit des Menschen zum Schlechten. Auf dem Bahnhof stehen verrottete Güterwagen, die so aussehen, als stammten sie aus jener Zeit, als Juden aus ganz Europa auf Viehwaggons in dieses Todeslager transportiert wurden. Das Lager selbst wurde 1943 von den Deutschen verlassen und planiert. Errichtet haben die Polen ein Denkmal von großer Schlichtheit. 20.000 bizarre Stelen aus Basalt und Granit sollen die Illusion eines alten jüdischen Friedhofs entstehen lassen. Der einzige bearbeitete Stein ist Janusz Korczak gewidmet, dem großen Pädagogen, der in Treblinka am 2. August 1942 freiwillig mit den ihm anvertrauten Waisenkindern singend in den Gastod ging. Der Bundespräsident legte hier ein Gewinde aus weißen Lilien und roten Gerbera nieder. Weizsäcker, der in Treblinka von Staatspräsident Jaruzelski begleitet wurde, verdross sichtlich das ebenso peinliche wie unvermeidliche Treiben der Presseleute, das keine Besinnung erlaubte. So geriet der Gang über die Schreckensstätte etwas gehetzt. Ins Gedenkbuch schrieb Weizsäcker einen Vers aus dem Buche Hiob. Er öffnet die finsteren Gründe und bringt daraus das Dunkel ans Licht. Wie ein Kontrast wirkte die nächste Station des heutigen Besuchsprogramms. Am Nachmittag sprach Weizsäcker als erster Gastredner überhaupt vor dem Europaclub von Jablona, einer Vereinigung westorientierter Intellektueller. In dieser Rede nannte der Präsident den Freiheitskampf im ehemaligen kommunistischen Machtbereich eine große europäische Revolution. Die Menschen in Warschau und Budapest, in Prag, Leipzig, Dresden und Berlin hätten für dieselbe Freiheit demonstriert und gestritten, sagte der Präsident. Dann versuchte er, den Weg eines wiedervereinten Deutschland, das in Polen nicht überall, aber doch in beträchtlichem Umfang, sorgenbeflügelt vorzuzeichnen. Wie schon mehrfach in diesen Tagen betonte Weizsäcker nachdrücklich, in Deutschland wünsche niemand einen nationalen Sonderweg zu gehen. Es gebe keine teutonischen Machtträume, auch brauche Polen sich nicht vor einem neuen Rapallo zu fürchten, also vor einer deutsch-sowjetischen Verständigung über die Köpfe der Polen hinweg. Umgekehrt werde das polnische Streben nach Westeuropa nicht über Deutschland hinwegführen können, sondern nur durch die Zusammenarbeit mit den Deutschen zum Ziel führen. Es ist dies eine Gedankenführung, die schon in der gestrigen Tischrede Weizsäckers enthalten war. Zur Stunde spricht der Bundespräsident mit Vertretern der deutschen Minderheit, ehe es morgen weitergeht, nach Danzig. Dort könnte es dann endlich zu Kontakten mit der Bevölkerung kommen, die im bisherigen Besuchsverlauf fehlten. Die Geräuschkulisse im Hintergrund bitten wir zu entschuldigen, meine Damen und Herren. Eine bessere Leitung ließ sich in der Kürze der Zeit leider nicht mehr schalten. Einen hochrangigen Diplomatentreff gab es heute in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Die Außenminister der USA, Frankreichs, Großbritanniens und der Bundesrepublik kamen zusammen, um eine gemeinsame Position abzustecken. Mit dieser Position wollen sie am Wochenende in die sogenannte 2+4-Konferenz ziehen, auf der auch über die künftige bündnispolitische Situation Gesamtdeutschlands verhandelt werden soll. Mit welchem Auftrag die NATO-Länder die drei westlichen Kriegsalliierten und die Bundesrepublik in die 2+4-Gespräche geschickt haben, das verrät Ihnen jetzt unser Brüsseler Korrespondent Burkhard Birke. Das Mandat der NATO für die erste 2+4-Verhandlungsrunde zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten ist klar. Ein vereinigtes Deutschland soll fester Bestandteil des westlichen Bündnisses bleiben. An eine Stationierung von NATO-Truppen auf dem Gebiet der DDR. Bush äußerte sich so unmittelbar vor einem Treffen mit der litauischen Ministerpräsidentin in Washington. Von dort der Bericht von Joachim Lenz.